Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream. Ich hoffe, dass ich nach dieser ganzen Polemik jetzt mal hier wieder ein bisschen mehr zur Sachlichkeit komme. Es ist von einem Kuhhandel gesprochen worden und Kuhhandel hat immer zwei Seiten. Dann gehe ich jetzt erstmal einmal auf die positive Seite ein. Das Betreuungsgeld ist abgeschafft und das ist gut so. Nur der Preis ist nicht akzeptabel. Ich habe bereits zum Belastungsausgleichsgesetz vorgestern erwähnt, dass die Bedürfnisse der Kinder in der Politik viel zu wenig Beachtung finden. Mehrfach habe ich in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass es in Kindertagesstätten nicht um die Unterbringung von Kindern, sondern vor allem um die Bildung geht. Um das Erlernen von sozialer Kommunikation, sozialen Kompetenzen. Die Bundesregierung möchte mit dem Betreuungsgeld eine monatliche Prämie auszahlen und seien wir es doch mal ehrlich, unter der Bedingung, dass Eltern ihren Kindern Bildung vorenthalten. Und ich kann auch das Argument von Herrn Kern von der CDU nicht ganz nachvollziehen, wenn er sagt, es muss eine Wahlfreiheit geben. Eine Wahlfreiheit kann es erst dann geben, wenn Kindertagesstätten existieren. Solange die nicht existieren, wird es keine Wahlfreiheit geben. Aus diesem Grund habe ich eigentlich auch einen neuen Namen für das Betreuungsgeld. Man könnte es auch ganz gut betreuungsbedingte Verdienstausfallentschädigung in zu geringer Höhe nennen. Und deshalb unterstützen die Piraten die Landesregierung weiterhin dabei, sich auf Bundesebene gegen das Betreuungsgeld auszusprechen und fordern sie auf, im Bundesrat dagegen zu stimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schäfer. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.